Die AfD freut sich, dass die SPD an Sympathien verliert. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalk, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist, wird die AfD die neue Volkspartei? Der Grund für dieses Thema sind die frischen Daten von diversen Meinungsforschungsinstituten wie Forsa und INSA. Aus diesen Daten geht hervor, dass der prozentuale Anteil von AfD zu SPD sich stetig verringert. Aktuell liegt ja bei den, laut den Forschungsinstituten bei etwa 4%. Das heißt, die SPD büßt Stimmen ein oder beziehungsweise Sympathien, fällt auf 18%. Die AfD legt auf 14% zu. Demnach stellt sich dann die Frage, wer wird mitunter vielleicht die zweitstärkste Kraft in Deutschland oder wird vielleicht sogar die SPD keine Volkspartei mehr sein? Der Anlass für diese Daten sind die GroKo-Sondierungsgespräche und die Generalversammlung der SPD in Bonn. Laut Daten liegt jetzt die GroKo unter 50%, das heißt, diese große Koalition hat weniger als 50% Bevölkerungsunterstützung. Natürlich werden diese Daten, diese Ergebnisse von der AfD gefeiert, unter anderem von Alice Weidel. Sie hat das Folgende getweetet. Die AfD löst die SPD als Volkspartei ab, weil wir die Menschen und das Land im Blick haben, statt unser Handel irgendeiner Ideologie unterzuordnen. Neuwahl oder GroKo, wir begrüßen beides. Hashtag SPD-BPT18, Hashtag Sonderparteitag. Das heißt also, zusammengefasst, die AfD freut sich, dass die SPD an Sympathien verliert. Und er hofft sich dann auch, die neue Volkspartei zu werden. Im Rahmen von Befragungen über Meinungsforschungsinstituten stellten sich einige interessante Daten heraus, nämlich, dass die Große Koalition nicht mehrheitsfähig ist, sollte sie zustande kommen. Was bedeutet, dass nur etwa 32% der Bevölkerung eine Große Koalition für gut erachtet? 15% hätten eine Jamaika-Koalition bevorzugt, 17% eine Minderheitsregierung von CDU und CSU und Liberale und 27% hätten Neuwahlen bevorzugt. Die Verhandlungen der SPD mit der Union wird nur von 38% der Bevölkerung als gut erachtet. 42% der Befragten bedauern die Entscheidung der SPD. Das bedeutet, dass es ein sehr schlechter Start für eine Große Koalition wäre. Nach der Veröffentlichung dieser Daten ist eine Kolumne von Jakob Augstein in der Ausgabe von Spiegel erschienen, wo die Gründe dieses Absturzes von der SPD analysiert werden. Augstein wirft der SPD vor, dass die Partei sich mehr für globale Themen wie Umweltschutz und Klimawandel in der letzten Zeit interessierte und nicht für die Interesse der kleinen Leute kämpfte. Hierbei erwähnt er auch, dass die traditionelle Klientel der SPD sich in zwei Gruppen teilt, die sich momentan so eine Art Scheideweg befinden. Und zwar zum einen eine Gruppe, die mit der Globalisierung an sich kein Problem hat, also nicht zu den Verlierern, sondern eher zu den Gewinnern der Globalisierung zählt. Und eine zweite Gruppe, das ist die Gruppe der durch die Globalisierung Abgehängten oder zumindest laut Selbstempfinden Abgehängten. Also die kleinen Angestellten, Personen in prekären Arbeitsverhältnissen, Arbeitslose. Das heißt also, diese Wählerschaft wandert zu Augstein, sieht in der SPD nicht mehr eine Repräsentationsmöglichkeit. Die SPD wird ja sozusagen so eine Partei der erstgenannten Gruppe, also der Globalisierungsgewinner mit einem leicht liberalen Touch und mit einer Prioritätensetzung nicht im Sinne der kleinen Leute, so Augstein. Und diese zweite Gruppe, der sogenannten Abgehängten, die schaut sich um und sieht nur eine Alternative, nämlich in diesem Falle die AfD. Damit bröckelt sozusagen die Basis der SPD weg und die SPD verliert den Status der Volkspartei, wodurch nun mal durch diesen Prozess die AfD, so Augstein, die neue Volkspartei werden wird. Augstein vergleicht es mit der politischen Situation in Frankreich, wo die Partei Front National auch die Initiative übernommen hat, die Initiative von der linken Partei, und jetzt diesen kleinen Mann vertritt. Ja, ganz wichtige Parallele auch in Bezug auf Frankreich. Deswegen erwähnt er auch explizit dieses Beispiel. Die Sozialdemokraten bzw. die Sozialisten, die traditionell in Frankreich eine sehr bedeutende Rolle spielten, sind faktisch inexistent geworden. Sie sind faktisch in den Wahlergebnissen wirklich vollkommen unbedeutend. Auch im letzten Wahlausgang war es ja auch so. Das heißt also, er sieht eine Parallele, Sozialdemokratie in Deutschland im Vergleich zu den Sozialisten in Frankreich und eine aufkommende rechtspopulistische Partei, so seine Wahrnehmung, im Falle Frankreichs der Front National und im Falle Deutschlands dementsprechend der AfD. Diese Parallele erkennt er und er sieht, dass die Front National in Frankreich bereits schon die Partei der kleinen Leute geworden ist und die AfD faktisch der Front National in Deutschland sozusagen als Äquivalenz dienen wird. Dabei sagt Augstein, dass es in Deutschland genug sozialwirtschaftliche Probleme gibt, die solche Partei wie SPD thematisieren könnte. Unter anderem erwähnt er die Studie von Oxfam. Nur mal nebenbei, Oxfam hat an diesem Montag mitgeteilt, dass Deutschland bei der Vermögensverteilung nach Litauen die zweitgrößte soziale Ungleichheit in der Eurozone aufweise. Das Vermögen des reichsten Prozents der deutschen Bevölkerung sei zuletzt um 22%, das der ärmeren Hälfte nur um 3% gewachsen. Ein Arbeiter müsse im Schnitt 157 Jahre arbeiten, um das Jahreseinkommen eines DAX-Chefs zu erzielen. Oxfam nennt Deutschland ein Ungleichland. Ja, so Gustavo, wie siehst du das Problem? Stimmst du dem Augstein zu? Ausgehend von den letzten Daten scheint es wirklich so die Entwicklung zu sein. Das heißt also, vielleicht ist es noch zu früh, vielleicht sollte man erstmal warten, bis die neue Regierung sich gebildet hat, wie dann die Umfragewerte sind, ob die Sozialdemokratie ihre Interessen stärker durchsetzt, vielleicht als in der vorhergehenden Legislaturperiode, und ob die entsprechenden Werte für die SPD sich stabilisieren oder sich positiver entwickeln oder nicht. Das heißt also, es ist vielleicht etwas früh, die Tendenz zeigt aber, dass sich tatsächlich im Sinne von Augstein ein ähnliches Phänomen entwickeln könnte wie in Frankreich. Ja, interessant, dass Augstein in dieser Kolumne nichts über die Probleme, über solche Probleme wie Migration, Einwanderung, Asylbewerbung und so weiter redet. Ich glaube, neben der sozialen Ungleichheit sind das auch die Themen, von denen die AfD sehr stark profitiert, genau wie Front National in Frankreich. Darüber redet Augstein nicht. Das ist richtig. Das ist ein Aspekt, der nicht erwähnt wird. Das heißt also, dass die Stärkung der AfD in den Umfragewerten resultiert zu Augstein ausschließlich aus der Schwäche der Sozialdemokratie, dahingehend, dass sie ihre ursprünglichen Inhalte für ihre ursprüngliche Klientel nicht aufrechterhalten kann oder will. Es hänge ausschließlich von des Mangels an Durchsetzung eigener Interessen der Sozialdemokraten im Rahmen der großen Koalitionen mit der Union. Das heißt also, du hast vollkommen recht, andere Faktoren, die für die AfD ausschlaggebend waren, für die großen Wahlerfolge, werden von ihnen komplett ausgeblendet in diesen. Genauso wie Front National. Ja gut, aber im Falle der Front National war es ja auch ein viel längerer, stetiger Prozess. Und in Frankreich ist es ja auch so, dass die Sozialisten, ja, also das wäre das Pendant zur Sozialdemokratie in Deutschland, in Frankreich, dass die Sozialisten faktisch inzwischen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also die Ausgangslage der Sozialisten ist zum Teil jetzt noch schlechter als die der Sozialdemokratie in Deutschland. Und zeitgleich dann auch Mélenchon, auch mit einer sehr linken Position, auch auf der anderen Seite den Sozialisten noch mehr zugesetzt hat. Die beiden Gruppen, die Augstein dann auch erwähnt, die zusammen faktisch die Klientel der SPD bisher traditionell ausmachte, benannt laut Augstein, also geteilt oder aufgesplittet in den Globalisierungs- Gewinnern auf der einen Seite oder die von den Globalisierungseffekten weniger Betroffenen und die eher von der Globalisierung Abgehängten. Hier ist es so, dass die Abgehängten in Frankreich eher sich dann Richtung Mélenchon auf der linken Seite wandten, beziehungsweise der Front National, während die vermeintlichen Gewinner oder die, die weniger betroffen waren von den Effekten der Globalisierung, auch kein Problem sahen, mitunter jetzt auch bei der letzten Präsidentschaftswahl Macron zu wählen und auch Macron letztlich zum Wahlsieg geführt haben. Das bedeutet, die Sozialisten sind komplett überflüssig geworden. Noch ist es bei der SPD nicht so weit. Das heißt aber ich sehe dann auf jeden Fall eine Parallele. Das heißt, ja, bei der Front National, im Gegensatz zu Mélenchon auf der linken Seite, spielt sicherlich dann auch die Migration eine Rolle, aber nicht nur. Es ist auch der Zusammenbruch der Sozialisten. Ja, und Sozialdemokraten in UK haben das geschafft, sich neu zu finden. Im Prinzip ist die aktuelle, die moderne Labour Party eine sozialistische Partei im Sinne von der Partei Die Linke. Ich glaube, der Grund war, dass es in UK nie wirklich so eine starke Sozialisten, extreme Sozialisten gab. Und sie hatten dann geschafft, in diese linke Richtung zu gehen, was für die SPD zum Beispiel unmöglich ist und war, weil es schon die Partei Die Linke gab und gibt. Und sie sind sozusagen ein bisschen zwischen CDU und Die Linke geblieben und diese Nische wird immer enger. Diesen Vorteil hatte die SPD nicht, den Vorteil wie The Labour Party, oder? Ja, das heißt also, das, was du erwähnst, ist, denke ich, auch für Großbritannien wichtig. Labour ist die einzige linke Partei im Parlament. Es gab keine Abspaltung der Partei. Das heißt also, die SPD in Deutschland hat ja eigentlich zwei in der Wahlklientel wichtige Abspaltungen erlebt. Zum einen die Grünen in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren. Das war die erste Abspaltung, würde ich sagen, in der traditionellen Klientel der SPD. Und dann eine zweite in Gestalt der Linke, also der Linken. Das heißt also, diese beiden Parteien nahmen der SPD viele ihrer Stimmen und dieses Phänomen gab es in Großbritannien in der Hinsicht nicht. Labour konzentrierte nach wie vor, auch wenn unter Tony Blair mit New Labour, die Partei etwas liberaler, also nicht nur etwas, sondern beachtlicherweise liberaler geworden ist, mehr als links, blieb diese Partei geeint als einzige Option, wenn jemand links wählen wollte in Großbritannien. Ja, kann man Tony Blair mit Gerhard Schröder vergleichen? Ja, absolut. Ja. New Labour unter Tony Blair. Gerhard Schröder sah auch, glaube ich, Tony Blair ganz klar und seine vermeintliche New Labour-Bewegung als Vorbild für einen etwas, sagen wir mal, arbeitgeber- und wirtschaftsfreundlicheren Kurs der SPD. Das heißt, ja, es gibt ganz klare Parallelen zwischen Schröder und Blair, ja. Gut, und was denkt ihr? Haltet ihr die AfD für die neue Volkspartei? Oder denkt ihr, dass sich die Sozialdemokraten in Deutschland wieder stabilisieren werden und sich an diesen althergebrachten Verhältnissen wenig ändern wird? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content wirklich gefällt, könnt ihr uns auch unterstützen über Kryptowährungen, PayPal und Patreon. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Danke und ciao. Danke und ciao.